Abschnitt 24 aus Abu Telfan oder die Heimkehr vom Mondgebirge von Wilhelm Raabe. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 33. Kapitel. Die Stadt war jetzt so dunkel und still, wie nur eine kleine deutsche Residenz in so später Nachtzeit sein kann. Die Lampen an den Straßenecken und in den Häusern waren erloschen. Die Leute, welche von dem aufregenden Ereignis Kunde hatten, waren doch bis auf wenige mit demselben zu Bett gegangen, und jene wenigen saßen in ihren Winkeln hinter dicht zusammengezogenen Vorhängen und trugen gewiss nichts dazu bei, der Stunde einen Ausdruck von Lebendigkeit zu verleihen. Der munterste, helläugigste Bewohner der Stadt war vielleicht in diesem Augenblicke der Mann vom Mondgebirge, Herr Leonhard Hagebucher. Er hatte unter der Haustür des Majors Wilsberg einen tüchtigen Zug frischer Luft in sich gesogen. Er hatte durch einen Sprung über einen Schneehaufen die Gelenkigkeit seiner Glieder geprüft und alles in bestem Zustande gefunden. Er fühlte sich leicht und frei, ungefähr wie ein Mann, der lange Zeit eine Büchsenkugel in der Seite trug, nun endlich das unbequeme Bleistück in der Hand hält, es mit aller Muße betrachten und, wenn er will, es an der Uhrkette befestigen oder die tiefsten philosophischen Untersuchungen über das Verhältnis desselben zu seinem physischen und moralischen Menschen anstellen kann. »Es soll mich wundern, was Teubrich Pascha dazu sagt«, sprach Leonhard Hagebucher in der Kesselstraße vor seiner eigenen Haustür anlangend, und dann kam ihm ein Gedanke, welcher ihn umso schneller die Treppe hinauftrieb. »Teufel, wir haben uns auch ja sonst noch allerlei Konfessionen zu machen. O sede sapientiae! Wie kam der Bursche dazu, den Leutnant Kind in dieser Weise der Gesellschaft des Herrn von Betzendorf zu präsentieren?« Eilig trat er in seine Stube und fand den Jerusalemitaner mit den Armen auf dem Gratulationsmogen und mit der Nase auf dem Gratulationsstrauß in vollständigster Geistesabwesenheit liegen und erschrak selbst heftig vor dem Angstschrei, den der träumende Schneider von sich gab, als er ihm, um ihn aufzurütteln, die Hand auf die Schulter legte. Einen gellen Schrei stieß der Pascha hervor, fuhr auf vom Tisch und gegen die entfernteste Wand, von welcher er aus verstörte Blicke umherwarf und mit den hageren Armen und Händen windmühlenhafte abwehrende Bewegungen machte. »Gut Freund, ich bin es, besinnen Sie sich, Teubrich«, schrie der Afrikaner. »Wer, o Jesus, erbarmen!« Hagebucher nahm die Lampe vom Tische, trat mit derselben vor den Schneider hin, beleuchtete sich und ihn und sagte, »Überzeugen Sie sich gefälligst, dass niemand die Absicht hat, Sie zu fressen oder mit Ihnen durch den Schornstein auf- und davonzufahren. Fassen Sie sich, wen glaubten Sie vor sich zu sehen?« »Immer ihn, meinen guten Freund, den Herrn Leutnant Kind«, ächzte der Schneider. »O Gott, auf die nämliche Art pflegte er während ihrer Abwesenheit stets zu kommen, um mir Gesellschaft zu leisten. Er hat mich aufgerieben durch seine Zuneigung, und in dieser Nacht hat er sein Werk vollendet und mein Nervensystem für alle Zeiten ruiniert.« »Kommen Sie, Teubrich«, sagte Hagebucher zuredend, »setzen wir uns und sprechen wir von dieser Nacht. Sie war freilich bewegt genug, und auch Sie haben Ihre Rolle darin gespielt. Wie kam der Leutnant in das Haus des Herrn von Betzendorf?« »Wie er immer kommt. Er stand hinter mir im Vorzimmer, und ein Dutzend Gläser mit Limonade ging darüber zugrunde. Ich habe es schon gesagt, die Klapperschlange ist ein Engel gegen ihn. Oh, er klappert nicht, kein Gedanke daran. Er ist da und man hat keinen Willen, solange er einen unter dem Auge hält. Ich stehe zwischen den Scherben und er fragt grad so wie damals, als er zum ersten Mal hierher kam und sie abholte, Sidi. der Herr zu Hause, und dann weiß ich nur, dass er mich am Arm gepackt hält und dass ich einen anderen Präsentierteller in den Händen trage und dass wir uns durch den Saal mitten durch alle die Herrschaften schieben und dass mit einem Mal die Festivität in Aufsehen und Schrecken zu Ende geht und aus dem Vergnügen, Putz und Staat das Allerschlimmste durcheinander wird. Sie standen mit dem Leutnant hinter dem Stuhle des Herrn von Glimmern? Ich musste wohl, er hatte mich ja hingeführt. Es war, als könne er die Sache durchaus nicht ohne mich abmachen. Ja, ich stand hinter dem Stuhle seiner Exzellenz und als dieselbe aufsprangen und sich gegen den Herrn Leutnant wendeten, ließ ich das Tellerbrett zum zweiten Mal fallen und dann nahm die Frau von Glimmern meinen Arm und führte mich zurück durch den Saal. Und das war noch schlimmer als der Weg mit dem Herrn Leutnant Kind. Der Afrikaner klopfte dem Jerusalemitaner leise auf die Schulter und sagte: »Ich danke Ihnen. Sie haben Ihre Sache recht gut gemacht und sich wie ein wackerer, treuer Ritter aufgeführt.« »Tat ich das? Ach Gott, ich weiß es nicht, aber es ist mir lieb. Mein Herz blutete, als sich die arme gnädige Dame an mich klammerte, und ich habe auch aus der Garderobe den ersten besten Mantel gerissen und ihr denselben um die Schultern gehängt. Doch ich glaube nicht, dass sie es gemerkt hat. Wie hätte ich wissen können, dass sie mich kannte? Und sie kannte mich, Siddi, und nannte meinen Namen und den ihrigen. Es wollten verschiedene von den Damen und Herren sie aufhalten oder zu ihr sprechen, aber sie blickte sie nur an und sie wichen zurück und erschraken sehr. Sie ließen uns unseres Weges ziehen. Und sie taten wohl daran, murmelte Hagebucher. Wir waren in der Gasse, wie man auch wohl im Schlafe in demselben Augenblick in allem Glanz und Licht und in der äußersten Finsternis ist. Dann schauderte sie zusammen und dann sprach sie zum ersten Mal zu mir und sagte: »Wohin gehen wir, Täubrich?« Ich erlaubte mir natürlich zu meinen nach Hause oder zu der gnädigen Frau Mutter, doch sie schüttelte zu beiden Vorschlägen den Kopf und antwortete: »Sie habe kein Haus mehr und zu ihrer Mutter möge sie nicht. O Siddi, ich hätte sie am liebsten zur Kesselstraße geführt, allein das ging doch nicht gut an, und so gingen wir zu der Frau Majorin Wildberg. Ich wusste es eben nicht besser, und dorthin ließ sie sich ruhig führen.« »Gott weiß es immer genau, wem er ein Führeramt aufzulegen hat«, sprach Leonard Hagebucher ernst, und lächelnd sagte er: »Täubrich, es werden viele Schneider geboren werden, ehe wieder einer das Licht dieser Welt erblickt, der ihnen das Wasser reicht. Und nun erlauben Sie mir, Ihnen meinen besten Dank für Ihren Glückwunsch und diesen ausgezeichneten Blumenstrauß abzustatten.« Länger und immer länger zog der Pascha den Hals aus den Schultern, ein unbeschreibliches Grinsen verklärte sein Gesicht, jeder Muskel erwachte wie ein Winterschläfer unter dem belebenden Strahl der Frühlingssonne. »O Himmel, o Jerusalem, ich bitte tausendmal um Vergebung, das hatte ich ja ganz und gar vergessen.« »Hat gar nichts zu sagen, Täubrich«, sprach Hagebucher. »Offen gestanden, ich hatte eigentlich im Sinn, Sie wegen Ihrer verführerischen Insinuationen und Ihrer ungemeinen Anlage zur Ausübung aller häuslichen Tugenden recht grausam zu behandeln, aber video meliora provoque, das heißt, für diesmal ist's wieder nichts, und ich denke, wir lassen es nunmehr dabei bewenden.« Der Pascha sah von Neuem ein Gespenst und wich abermals gegen die Wand zurück. »Sie will nicht, Täubrich«, seufzte Hagebucher. »Sie will nicht«, schrie der Schneider im höchsten Diskant, »unter keiner Bedingung.« Täubrich Pascha setzte sich, fuhr mit beiden Händen durch die Haare und fragte, wie der vollberechtigste Professor der Logik, der das, was er zu erfahren wünscht, für alle Dinge im Himmel und auf Erden anzugeben weiß. »Gründe, Ferdinand«, antwortete Hagebucher dumpf und fügte noch dumpfer hinzu: »Zweckmüller.« Und Täubrich Pascha versank in einen Abgrund, in welchen wir ihm unter keiner Bedingung nachsinken werden. denn wir würden nicht die Fähigkeit und Kraft in uns finden, wieder aus ihm emporzuschnellen und der Alte zu sein. Es kostete freilich den Afrikaner einige Mühe, ihn jetzt zu der nötigen bewussten Tätigkeit zu wecken. Allein als es gelungen war, wurde er in seiner nervösen Zerschlagenheit sehr lebendig, gab seine Ratschläge klar und deutlich und nahm seine Verhaltungsmaßregeln für die nächste Zeit mit ganz offenen Augen und Ohren entgegen. Um 6 Uhr hielt durch seine Vermittlung Leonard Hagebucher mit einem Wagen vor der Tür des Majors Wildberg. Ein neuer Tag dämmerte über der Welt, über dem Wege des Herrn von Glimmern, über dem Wege des Leutnants Kind und selbstverständlich auch über dem Wege des Leutnants Hugo von Bumsdorf. Ein dichter Nebel lag um diese Zeit über und zwischen den Bergen von Fliegenhausen, und der Pfad war jetzt fast schwieriger zu finden und gefährlicher zu beschreiten als in den ersten Stunden nach Mitternacht, wo die Luft klar war und der Schnee die Nacht doch ein wenig heller machte. Aber der Leutnant Hugo von Bumsdorf war ein trefflicher Reiter und, was unter den augenblicklichen Umständen fast noch nützlicher war, er kannte seine Heimatgegend in allen Winkeln und Ecken auswendig, denn er hatte sie sowohl in seiner unschuldigen Jugend als auch in seinen weniger unschuldigen Jünglingsjahren unsicher genug gemacht. Er erreichte Nippenburg eine halbe Stunde eher, als er für möglich gehalten hatte, und durchtrabte den Ort, leider ohne sich mit vollstem Genuss den 1000 heiteren Erinnerungen, die sich für ihn mit dem Nest und seinen schlaftrunkenen Philistern verknüpften, hingeben zu können. Er blickte kaum hinauf nach den Fenstern der holden Jungfrauen der Stadt. Er fühlte diesmal nicht das Bedürfnis, dem Onkel und der Tante Schnödler einen Possen zu spielen. Er froh sehr und seine Pflicht erlaubte ihm nicht einmal einen Augenblick vor dem goldenen Pfau zu halten und um ein Glas Madeira das ganze noch im tiefen Schlummer liegende Haus vom Keller bis zum Giebel zu erschüttern. Er ritt auch durch Bumsdorf ohne anzuhalten und warf nur einen verlangenden Blick rechts auf das Haus des Weiland-Steuerinspektors Hagebucher und links über die Gartenmauer auf die geheiligten Dächer des väterlichen Gutes. »Ich möchte wohl wissen, wer die Freundlichkeit hat, in diesem Augenblick von mir zu träumen«, brummte er. »Och, Roland, mein armer Gesell, da liegen Sie warm eingewickelt. Bah, was der Alte dort längst zusammenschnarcht, ist mir unermesslich gleichgültig. Allein die kleine Lina. Weiter, weiter, Roland, Sie werden jedenfalls kuriose Augen machen, wenn wir unseren Auftrag ausgerichtet haben und uns Ihnen präsentieren werden.« Er stieß von neuem dem arg abgehetzten Gaul die Sporen in die Seiten und jagte weiter, indem er fortwährend zwischen allerlei Verwünschungen des Herrn von Glimmern die Namen Viktor Fehleisens und der Frau Nicola brummte. Er verwünschte, da er einmal im Zuge sich befand, noch manches andere, und so langte er bald nach 7 Uhr wohlbehalten, jedoch von Zorn, Wehmut und einer gewissen Angst seltsam bewegt, vor der Katzenmühle an und erblickte zu seinem Trost durch den dichten Nebel den Schein eines Lichtes. Es wachte also bereits jemand im Hause, der Bote konnte mit Bequemlichkeit melden, was er zu sagen hatte, und, wenn es ihm so beliebte, auf der Stelle das Haupt seines Rosses umwenden und nach der Hauptstadt zurückreiten. Es beliebte ihm nicht so. Erstarrt und schaudernd ließ er sich mühsam von dem schaudernden, dampfenden Pferde zur Erde herab, schleuderte den Zigarrenstumpf in den Wald hinter sich und taumelte durch das Gärtchen auf das Fenster, aus welchem der Lichtschimmer hervordrang, zu. Gern würde er erst einen forschenden Blick in das Zimmer geworfen haben, allein die Eisblumen an den Scheiben verhinderten es, und so musste er doch pochen, um Einlass zu erhalten. Sogleich fuhr im Gemach jemand den Stuhl umwerfend empor, und eine dunkle Gestalt trat zwischen das Fenster und das Licht. »Gut, Freund«, rief der frierende Bote und fügte sich schüttelnd hinzu, »alle Wetter, ich merke, dass man uns nicht erwartete. In diesem Augenblick schon öffnete sich die Tür der Katzenmühle, der Herr van der Moog erschien auf der Schwelle und zwar mit einem Revolver in der Hand, für welche Vorsichtsmaßregel sich leicht eine Entschuldigung in seinem früheren Leben finden ließe. »Bitte keine Umstände zu machen«, sagte der Leutnant herantretend. »Mein Name ist Bumsdorf. Ich komme im Auftrage des Herrn Leonard Hagebucher, meines sehr guten Freundes aus der Residenz, und wenn ich die Ehre habe, mit dem Herrn van der Moog, das heißt dem Herrn Viktor, ich bin Viktor Fehleisen, oder auch, wenn Sie wollen, der Tierhändler Cornelius van der Moog«, sprach der andere erstaunt und misstrauisch den erfrorenen jungen Krieger anstarrend. »Was ist geschehen? Da Hagebucher Sie schickt, so, da Sie meine Existenz, meinen Namen kennen, so, bitte treten Sie ein wenig leise, wenn ich bitten darf. Meine Mutter schläft noch, und was Sie auch bringen mögen, mein Herr, Sie müssen leise auftreten.« In dem sehr heißen Zimmer wäre der Leutnant fast zu Boden gesunken. Viktor Fehleisen griff ihm unter die Arme und setzte ihn in den Lehnstuhl seiner Mutter. Der Ofen glühte, der Dampf türkischen Tabaks erfüllte in dicken Wolken den Raum. Eine Kaffeemaschine stand auf dem Tisch neben der Lampe, und zwischen einem bunten Durcheinander von Landkarten, Büchern und Rechnungen. Der Leutnant Hugo von Bumsdorf hatte nie in seinem Leben eine so ausgezeichnete Tasse Kaffee getrunken wie die, welche der Herr van der Moog ihm jetzt reichte. Es währte eine geraume Zeit, ehe der Bote fähig war, sich seiner Botschaft zu entledigen. Aber schon bei den ersten Worten seines Berichtes kam eine Veränderung über den Herrn van der Moog, die dem Mann aus dem Tumurki-Lande sicher nicht missfallen hätte. Viktor von Fehleisen war dem Leutnant mit derselben stumpfsinnigen Verbissenheit entgegengetreten wie alle anderen, deren Hände er wider sich glaubte, und der Leutnant Hugo hatte sich in der Tiefe seiner Brust die Bemerkung gestattet: »Na, das scheint mir ein widerlicher, ein recht unangenehmer Patron zu sein. Teufel, ein heiterer Kumpan, um einen Winter lang sich mit ihm in einer Höhle wie diese zu verschließen. Gott tröste die arme Nicola und die Frau Claudine.« Er hatte dann auch, sobald er dazu fähig war, mit vollem Bewusstsein das Wichtigste, nämlich dass die Frau Nicola von Glimmern ihm auf dem Fuße folge, an die Spitze seines Berichtes gesetzt und fuhr fort, im schnellen Fluge zu erzählen, wie getrieben von dem Bedürfnis, seinem Zuhörer wieder aus den Augen zu kommen. Aber die Augen dieses Zuhörers leuchteten, wie gesagt, merkwürdig. Er fing an, schnell und immer schneller zu atmen. Er knöpfte die Weste auf, und nicht nur die Weste, sondern viel mehr als die. Ohne den Erzähler zu unterbrechen, hörte er zu, und nur einmal murmelte er dazwischen: »O Mutter, Mutter!« Und Herr Hugo von Bumsdorf berichtete so objektiv, wie es ihm niemand zutrauen konnte. Er ließ seine eigenen Anschauungen, Empfindungen und Gefühle sowie alle jene beliebten Exkursionen in das eigenste Privatleben diesmal gänzlich beiseite und sprach sogar von dem Leutnant Kind, ohne sich dadurch auf das Gebiet seiner eigenen militärischen Erfahrungen, Freuden und Leiden hinüberlocken zu lassen. Der Leutnant Kind. Pah, der Leutnant Kind befand sich bereits auf dem Wege. Er reiste dem Herrn von Glimmern nach, und der Leutnant von Bumsdorf war der Ansicht, dass die beiden Herren jedenfalls irgendwo zusammentreffen würden. Der Leutnant Viktor von Fehleisen schritt auf und ab und sah unschlüssig bald nach dem Revolver, welchen er auf dem Tisch niedergelegt hatte, bald nach der Tür, und sagte leise von Zeit zu Zeit: »Ich freue mich, dass ich lebe. Ich freue mich, dass ich lebe.« Da öffnete sich die Tür und hereintrat hastig und sehr bleich die Frau Claudine, gab dem schnell aufspringenden Hugo die Hand und schloss den Sohn fest in die Arme. Das Schnaufen und Scharren des armen, müden Roland draußen im Schnee hatte sie aus dem Morgenschlafe geweckt. Sie hatte die fremde Männerstimme in dem Gemache unter ihrer Kammer gehört, und Die heftigste Angst um den Sohn trieb sie schnell vom Lager empor und die Stiege hinab. Schon an der Tür erhorchte sie einige Worte und Namen, die sie teilweise beruhigten, teilweise aber auch umso heftiger erschütterten, und nun stand sie, blickte von einem der beiden Männer auf den anderen und rief: »Ihr dürft mir nichts von allem, was geschah, verbergen. Sie sind die Nacht durchgeritten und Leonard sendete sie, Hugo. Sie sprachen von Nicola. Was bringen Sie meinem Sohn und mir?« »Wir wollen dir auch nichts verbergen, Mutter«, sprach Viktor, so sanft, wie es sonst durchaus nicht in seiner Art lag. »Du hast deinen Sieg über uns alle gewonnen, aber du wirst dich wohl wieder einmal von Neuem einzurichten haben. Nicola kommt zu dir und ich gehe, aber diesmal in Frieden, und du wirst mich auch nicht zurückhalten wollen.« Die Frau Claudine erfuhr ebenfalls durch den Leutnant von Bumsdorf alles, was sich in der Residenz zugetragen hatte und was noch kommen sollte. Sie saß während der Erzählung mit tief verhülltem Gesichte, als jedoch Herr Hugo zum zweiten Mal zu Ende kam, blickte auch sie aus feucht glänzenden Augen fast heiter und sagte: »Ja, gehe, mein Sohn, ich habe dich lange in Schmerzen entbehren müssen, doch heute gebe ich dir mit ruhigem Herzen meinen Segen zu deinem Scheiden. Du hast nur einen Weg vor dir. Geh und seh zu, dass jenem unseligen Mann von deinem alten Kettengenossen nicht mehr geschehe, als zu verantworten steht. Du kannst nicht mit der Frau Friedrichs von Glimmern unter einem Dache wohnen. Geh und sei gut, mein lieber Sohn. Gott hat sich als ein gerechter Gott an uns erzeigt. Viktor, Viktor, sieh zu und hilf, dass kein neues Blut über unseren Weg fließe, dass keine neue wilde Tat zum Himmel um Rache schreie. Gedenke zu allen Stunden daran, wer von jetzt an der Seite deiner alten Mutter wandeln und sitzen wird, und du wirst ein tapferer Mann sein, ein starker und milder Mann.« »Wahrhaftig, das sage ich gleichfalls«, seufzte der Herr van der Moog. »Es ist gut so, wie es ist, das sehe ich wohl ein. Und ich danke auch dem jungen Herrn Kameraden hier recht herzlich für seinen beschwerlichen Nachtritt. Er jagt mich aus einem warmen Nest, du gute alte, stolze Mama, aber es ist mir, als hätte ich 100 Jahre lang geschlafen, und bei allem, was lebendig ist, ich freue mich, dass ich wache. Ich hatte das Leben vor mir wie einen Tanz nächtlicher Spukgestalten und hatte das Wort, das sie auseinanderjagen konnte, vergessen. Nun hat es ein anderer aus der Ferne herübergerufen: Ich wache, ich lebe, und ob ich gleich wieder hinaus muss auf die Landstraßen, der Tag ist von Neuem mein, und ich werde ihn benutzen, nicht wie ein Wilder, ein Betrunkener, ein Wahnsinniger, sondern wie ein vernünftiger Mann, ein anständiger Gesell.« Nun hatte die Frau Claudine schon seit einigen Augenblicken die Hand des Leutnants Hugo gefasst und fing jetzt an, mit ihm zu reden, als ob das Große und Ängstliche der Stunde gar nicht vorhanden sei. Mütterlich besorgt erkundigte sie sich nach seinem Befinden und freute sich sehr zu vernehmen, dass er vollkommen wieder aufgetaut sei und dass die Strapazen der Nacht nur von den wohltätigsten Folgen für ihn in jeder Beziehung sein würden. Sie konnte sogar ein Wort des innigsten Mitleids für den armen Roland finden, und wie der Herr van der Moog kam auch der Leutnant von Bumsdorf immer mehr zu der Überzeugung, dass die Frau Claudine doch eine stolze Seele sei. Um 10 Uhr hielt der Leutnant auf dem Fuchs des Wirts zum Ochsen in Fliegenhausen in Bumsdorf vor dem Hagebucherschen Hause und hatte, ehe er sich dem eigenen Hause zuwandte, ein recht angenehmes, aber doch ziemlich unnötiges Gespräch mit dem Fräulein Lina Hagebucher. Um 11 Uhr hatte Viktor von Fehleisen die Katzenmühle verlassen. Die Frau Claudine saß still mit geschlossenen Augen in ihrem Stuhl und horchte auf die Schritte, die sich in der Ferne verloren, und horchte auf die Schritte, die sich aus der Ferne näherten. Sie betete für alle, für alle, wer aber betete für unsere liebe Frau von der Geduld. 34. Kapitel. Auch wir sitzen und lauschen einen Augenblick den Fußtritten, die sich entfernen, und denen, die sich nähern. Denn wir haben nunmehr zwei Wege vor uns, auf welchen wir dieses Mal das Ziel unserer Wanderschaft zu erreichen vermögen. Wir können dem Herrn Cornelius van der Moog von Stunde zu Stunde, von Station zu Station folgen und erzählen, wie es ihm gelang, sowohl den Baron Glimmern wie auch den Leutnant der Strafkompanie Kind einzuholen, wie beide ihm dessen ungeachtet für alle Zeit entgingen und wie er im Grunde und seiner ganzen Charakterentwicklung gemäß über das Letztere herzlich froh war. Wenn er es auch gleich anständigerweise nicht merken lassen durfte. Wir können aber auch einen zweiten Pfad einschlagen, auf welchem die wilden Worte, die harten Taten, die schlimmen Verhängnisse uns nicht gellend und grell zu Ohr und Auge dringen, sondern nur leise aus der verschleierten Ferne uns mahnen, wie die Welt beschaffen sei, in der wir leben, unsere Freude haben und uns in allen unseren Kräften und Empfindungen zur Geltung bringen wollen. In utrumque paratus, zu beidem gerüstet, wählen wir die letztere Art zu endigen, denn wir halten es weder für eine Kunst noch für einen Genuss und am allerwenigsten für unseren Beruf, das Protokoll bei einer Kriminalgerichtssitzung zu führen. Um 12 Uhr mittags kam Leonard Hagebucher mit der Frau von Glimmern in dem Walde von Fliegenhausen an, und zwar an derselben Stelle, von welcher aus man einst die bewusstlose Frau Claudine zur Katzenmühle trug. Er geleitete die tief verschleierte Nicola durch den Wald, und nun klang nichts mehr um sie her, als vielleicht der Schnee, welchen irgendein Zweig, der sich von seiner Last befreien konnte, abschüttelte. Lasset uns sehen. Es war im Frühling, Sommer und im Herbst ein heftig Rauschen und Spülen der Wasser im oberen Land. Sie wurden im hastigen Schuss über Räder gezwungen, sie wurden durch künstliche Maschinen, durch allerlei Kraft in die Höhe gezogen und abwärts gestürzt, je nach dem Willen des Menschen. Sie wurden aus ihren natürlichen Betten in künstliche Kanäle über und unter der Erde gedrängt und mussten in Schmutz und Verdrießlichkeit ihre klaren, reinlichen Gewänder zurücklassen. Wie der Mensch hatten sie wenig Vergnügen von ihrem Dasein. Es war eine ewige Qual, ein freudeloses Abarbeiten bei Tag und bei Nacht. Lasset uns hören, was die einzelnen Tropfen, welche da drunten in der Tiefe, in dem abgeschlossenen Tal, bei den 7 Zwergen über das alte, zerbrochene, vom grünen Moos überzogene Rad der Mühle klingen, von dem Leben da draußen vor den Bergen, von dem Gewühl und Treiben der Märkte und Gassen in Brabant, von dem Hofstaat der schönen Richilde zu sagen haben. Still, still, der leise Fall der Tropfen an dem Rade war ja verstummt in dem weißen Walde, die Frau Claudine hatte schon lange nicht mehr nach ihrem Klang die Zeit gezählt, und wer hatte das Recht, unter dem Dache und am Herde der Frau Claudine nach dem Gewimmel von Brabant und nach dem Hofhalt der Prinzess Richilde zu fragen? Die Geduld, die Treue und mit ihnen der Sieg in seiner schönsten Gestalt standen auf der Schwelle des Hauses, die nahende, schmerzensreiche Nicola zu empfangen und zu sagen: »Sei uns gegrüßt, du bist heut noch 1000-mal mehr willkommen als in jenen Tagen, in welchen du mit deinem hellsten Lachen hierher sprangest. Sei gegrüßt, wir beiden Schwestern wollen dein müdes Haupt im Arme halten. Solange du nicht über unseren Bann hinaustrittst, hast du nichts zu fürchten vor den Mächten, welche dich zu diesem Orte jagten. Sei gegrüßt, wir heißen Geduld und Treue. Die Menschen reden viel von uns und wenige kennen uns. Wer aber stark ist wie die alte Frau, deren Wohnung wir bewachen, dem gibt unser Bruder den Kranz, welchen er der Frau Claudine gegeben hat.« Man vernahm in der Katzenmühle den Schall keiner Kirchenuhr. Aber es war 12 Uhr mittags und in Fliegenhausen setzten die Bäuerinnen eben den dampfenden Suppennapf auf den Tisch, als der Mann vom Mondgebirge mit der Frau Nicola die Mühle erreichte. Die Frau Claudine schrie nicht auf und sprang nicht auf. Sie streckte nur den Eintretenden beide Hände entgegen und rief: »Mein Kind, meine liebe, liebe Tochter, nun bist du heimgekehrt. Nun hab ich dich ganz und lasse dich nimmermehr von mir. Siehst du die Verlorenen, die Toten kehren doch zurück. Die mit 100 Ketten in der tiefsten Knechtschaft gebunden lagen, können sich losringen oder können von ihren bösen Herren selbst mit Lachen in die Freiheit hinausgestoßen werden. Nicola, meine Tochter, jetzt hat niemand mehr einen Anspruch auf deine Seele als ich. Hörst du? Niemand, niemand. Keiner in der Nähe und in der Ferne, keiner in der Vergangenheit und in der Zukunft. Keiner in der ganzen weiten Welt. Die einen haben nun alle Rechte an dich aufgegeben, die anderen musst du selber von dir weisen. Nur mich allein darfst du jetzt lieben. Nur meine Tochter, mein Kind darfst du sein, denn sie, das ist das schönste, süße Innerste des Herbstenschmerzes, das, wenn es nicht so wäre, du ja auch gar nicht zu mir kommen durftest. Du bist betäubt, aber die Stunde ist nicht fern, wo du selbst an deine Freiheit glauben wirst. Sei still und gedulde dich, es gehen Jahre vorüber wie ein Tag, das ist ein altes Wort. Aber nicht immer ist der Mensch fähig, seinen ganzen guten und tröstlichen Inhalt zu fassen. Es war ihm anfangs nur der Klang der Stimme der Frau Claudine, welchen Nicola von Glimmern vernahm. Den Sinn der Worte begriff sie in ihrer jetzigen Betäubung noch nicht, allein auch die Stunde war nicht fern, in welcher die Mutter von der Heimkehr des Sohnes klarer und bestimmter reden durfte und musste und sie für das leiseste Beben und Schwingen ihres Herzens einen Widerhall fand. Das war noch eine schreckliche Stunde für Nicola, als ihr nun das volle Verständnis ihrer Lage zuteil wurde. Die Enthüllung geschah in der Abenddämmerung, als sich die Nebel und die Schatten des Waldes wieder dicht um die Katzenmühle zusammengezogen hatten und die Frau Claudine in ihrem Lehnstuhl sitzend das Haupt der Frau Nicola im Schoße hielt. Der erste Eindruck war überwältigend und die Erschütterung fast größer als bei jener schrecklichen Szene in dem Ballsaal des Herrn von Betzendorf. Langsam mit Augenstarr und Gläsern erhob sich Nicola von Glimmern. Mit einem hellen Schrei riss sie sich aus den schützenden, den treuen Armen der Greisin los und stand aufrecht und lachte wild und rief: »Mutter, es war nicht recht, mir das zu verschweigen. Auch das war ein falsches Spiel. Oh, wie grausam, mich hierher zu führen, um mir zu verkündigen, es sei auch an dieser Stelle kein Raum mehr für mich, es sei überhaupt kein Raum mehr für mich auf Erden und alles sei vorüber und jeder habe seinen Teil dahin genommen und ich das meinige.« Und sie zog ihr Tuch mit hastiger Gebärde um die Schultern zusammen, sie eilte gegen die Tür, als sei ihres Bleibens in der Mühle am Herde der Frau Claudine kein Augenblick länger, als müsse sie auf der Stelle hinausstürzen in die Nacht, in den Wald, in das Grab, gleich viel wohin und zu welchem allerletzten Schicksal. Noch einmal stöhnte sie laut, halb im wilden Schmerz, halb im wilden Zorn, aber der Zorn galt doch nur ihr allein, und in dieser Trennung und Teilung ihres Gefühls war jetzt einzig ihre Rettung vor dem Wahnsinn und konnte sie dadurch von einer abermaligen, ziellosen Flucht zurückgehalten werden. Der Schmerz gehörte auch der Frau Claudine, und deren Macht über die Unglückliche lag in ihm verborgen. Leise und bittend und weinend rief die Frau Claudine ihren Namen. Da ließ sie die Hand von dem Türgriff sinken und stand einen Augenblick die Hände gegen die Schläfen drückend, stürzte dann zurück und lag von Neuem auf den Knien vor unserer lieben Frau von der Geduld, barg von Neuem das Gesicht in ihrem Schoß und ließ sie ausreden und ließ sie erzählen, wie er heimkam, was er alles erlebte und wie er nun freudig und als ein besserer Mann gegangen sei und den Platz am Herzen seiner Mutter mit der frohen Überzeugung geräumt habe, dass alles sich zum Besten wenden werde. Die Mutter verschwieg nichts. Sie schilderte den Sohn, wie er war, und zauderte nicht, ihn bis ins Kleinste so darzustellen, wie das tolle, wüste Leben ihn herangebildet hatte. Nicht Leonard Hagebucher, nicht Freund und Feind hätten ein unbefangeneres Urteil über ihn abzugeben vermocht. Sie entkleidete ihn von allem Glanze, der ihm nicht gehörte, sie verschwieg nicht, was ihm stets mangelte und was er dazu verlor, aber sie verschwieg dann auch nicht, was er erwarb auf seinen abenteuerlichen Wegen. Sie zeigte, wie man ihm helfen und wie man ihn fördern könne. Sie zeigte, wie gerade von dem Aufenthalt der heimatlos gewordenen im Schutze und am Herzen der Mutter der größte Segen und die teuerste Bürgschaft des Friedens für den so lange heimatlos gewesenen Sohn liege. Zugleich sprach sie von dem Leutnant Kinch und Dichter drängte Nicola sich an sie, als dieser Name genannt wurde. Nicola von Glimmern kannte jetzt die Geschichte des Leutnants Kind ebenfalls. Auf dem schweren, tränenreichen Wege zu der Katzenmühle hatte Hagebucher sie vorsichtig und ganz allmählich damit bekannt gemacht, jedoch den Platz des Herrn van der Moog leer darin gelassen. Nun öffneten sich vor ihren Augen auf allen Seiten die Abgründe, zwischen denen sie gewandelt war. Nun blickte sie mit einem Mal schaudernd in das Gewimmel gespenstischer Arme und fleischloser Hände, die sich von jeder Seite aus der Tiefe emporgereckt und nach ihr gegriffen hatten. Eine Gespensterfurcht kam über sie, von der sie in ihrem späteren Leben nie wieder ganz frei wurde, und nie mehr konnte sie von der Stunde an ein Zimmer verlassen und eine Tür hinter sich zuziehen, ohne bis in alle Tiefen ihres Wesens ein Gefühl zu haben, dass sich in dem leeren, eben verlassenen Raum ein unheimliches Etwas aufrichtet und mit einem öden, totenhaften, blöden Grinsen ihr nachstarre und zische: »Glaubst du, du seist je allein und bei dir? Wir sind da. Wir sind da, sehen auf dich, hören auf dich, achten auf dich und lachen deiner. Dir hilft kein Trotz, dich rettet nicht die Scham. Wir sehen, wir hören, wir haben unsere Lust an dir, sind deine Feinde und wissen, dass wir dich mit unseren Blicken töten werden.« Die Genien auf der Schwelle und am Herde der Frau Claudine hatten einen harten Stand gegen diese Feinde. »Ich will bleiben, denn ich habe ja doch keinen Willen mehr«, sagte Nicola. »Ich habe ihn von Neuem hinausgetrieben und mich an seinen Platz gesetzt. Du sagst, es sei gut so, meine Mutter, und ich will es versuchen, daran zu glauben, aber denken kann ich nicht mehr darüber.« »Es ist gut so«, sprach die Greisin und konnte weiter nichts sagen, denn nun folgte für Nicola von Glimmern jener Zustand, welchen die Sieger wie die Besiegten kennenlernen. Jener Zustand, in welchem man dem Patienten nichts weiter zuliebe tun kann, als ihm im Sommer die Fliegen abzuwehren und im Winter ihn liegen zu lassen, wie er sich niederlegte, oder ihm höchstens das Kopfkissen zurechtzurücken. Es war keine Krankheit, von der Nicola ergriffen wurde, es war nur diese unendliche Müdigkeit und Schlummersucht, während welcher ein jegliches dem Menschen gleichgültig wird, nur nicht das Knarzen der Tür, das Zurückschieben eines Stuhles oder Tisches, der Lärm der Gasse und die Besuche selbst der besten Freunde. Vor all diesem aber war die Müde in dem winterlichen Walde in der verzauberten Mühle ganz sicher. Der Ruf der Krähen und der wilden Gänse, wie sie ihren Flug über die Baumgipfel nahmen, störte nicht, sondern klang sogar wie eine tröstende Stimme aus dem großen, wahrhaftigen Reiche der Natur herüber, und das Nämliche tat der Wind im Leisen und im Lauten. Auch Leonard Hagebucher, der Einzige, welchem aus dem weiten, vielgestaltigen Kreise, der einst seine Wirbel um die Frau Nicola zog, jetzt die Tür der Katzenmühle offen blieb, störte nicht. Er kam auf den Fußspitzen, ging auf den Fußspitzen und sagte wenig. Stundenlang saß er oft mit einem Buche in der Hand, ohne zu lesen, in einem Winkel oder am Fenster der Mühle und sah in den Wald hinaus. Und wenn man ihn gefragt hätte, an was er denke, an die Tante Schnödler oder den klugen Schneider Felix Teubrich, an die Madame Kulla Gulla zu Abu Telfan im Tumorki-Lande oder an den Herrn Ferdinand Zwickmühler zu Montreux am Genfer See, so würde er gewiss häufig die Antwort auf solche Frage schuldig geblieben sein. Aber doch gab es etwas, an welches er zu jeder Stunde denken musste und auf welches er auch allstündig mit dumpfer Unruhe wartete. Das war eine Nachricht von dem Herrn Cornelius van der Moog, welche dieser ihm weder mündlich noch schriftlich versprochen hatte und welche doch einmal von ihm anlangen musste. Heute oder morgen, beim Frühstück oder beim Zu-Bette-Gehen, am hellen, lichten Mittage oder um Mitternacht, in der Stunde, in welcher die Geister Erlaubnis haben, auf Erden zu erscheinen, welche letztere Zeit vielleicht die passendste genannt werden konnte. Ende von Abschnitt 24. Gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 8. Juni 2024.